child. Leave the child. Here, you're there, it's a change in nature. And they pull you right up, so you're vertical. Yeah! Es lebt! Es ist da! Wunderbar! Wo kam es nur her? Es kann es denn nur sein? Naja, gut, das ist da. Ja. Das muss doch einer gebaut haben. Nur wer? Es ist da. Doch, wo ist es überhaupt? Es lebt. Es ist da. Wo kam es nur her?